ich bin leicht verrückt. Ich komm dreckig in die Cypher wie ein halbverwester Hund, der ne Leiche fickt. Urge-Dog, Ruhrgebiet, der Ort, vor dem die Presse flieht. Schlechte Laune, ich lach nur, wenn jemand auf die Fresse kriegt. Depp, und auf Tour bist du Chico, nur der Tourstinker. Und gibst die Richtung an wie Werner mit seinem Wurstblinker. Komm, wie ein Skinhead mit nem rostigen Messer. Und lad dich ein zu nem Battle, steck dein Kopf in den Becher. Du bist ein Aushilfskanacke. Komm, mach ein Move und ich dreh dich in die Hölle direkt aus deiner Jacke. Leute sagen, dieser Urge sei ein Angebertyp, stimmt. Und Mädels sagen, dieser Angeber lügt, stimmt. Ihr seid keine Dealer. Nein, ein Ticker, der tickt. Und liegst auf dem Rücken nach dem Punchen. Dicker, der fickt. Apropos Ficken, ihr seid durch. Kommt, zieht euch an, geht nach Haus. Dieser Urge gibt dir hart. Deine Crew kriegt ne Faust.